WDR 5. Neugier genügt. Dieser Ort strotzt nur so vor Symbolkraft. Philadelphia, die Stadt, in der die USA geboren wurden. In der Independence Hall von Philadelphia unterzeichneten Vertreter von 13 amerikanischen Staaten 1776 die Unabhängigkeitserklärung und bestätigten, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind und dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden. Philadelphia ist ein idealer Ort für ein Treffen im Zeichen des Friedens, der Freiheit und der Familie. In der letzten Septemberwoche kamen tausende Familien aus aller Welt in die Stadt. Die katholische Kirche hatte zum Weltfamilientreffen geladen. Wenn die Welt zusammenkommt, im Respekt für Familien, dann kann eigentlich nur Gutes rauskommen. Ich hoffe, dass von hier eine Botschaft ausgeht, die Familien wieder vereint, sie erneuert, dass sie mehr gemeinsame Zeit haben. Aber auch, dass ihr Glauben gestärkt wird. Papst Johannes Paul II. Schrieb einmal, wie es der Familie geht, so geht es der Gesellschaft. Also beginnen wir damit, die Familien zu stärken. Und das strahlt dann in die Kultur und andere Bereiche aus. Der Ausgangspunkt für das Weltfamilientreffen ist also ganz einfach. Ohne Familien hat Gesellschaft keine Zukunft. Familien sorgen für den inneren Zusammenhalt, sie kümmern sich um den Nachwuchs, erziehen ihn und sie geben den Glauben weiter. Gesellschaft und Kirche müssen ein vitales Interesse daran haben, dass Familien entstehen, dass es ihnen gut geht, dass sie nicht scheitern. Neben der Kathedrale von Philadelphia hat Gay Fish einen kleinen Pavillon aufgebaut. Überall wehen weiße Papierstreifen, die miteinander verknotet sind und munter im Wind flattern. Tausende Streifen, die den Pavillon, die Außenmauer der Kathedrale schmücken und den Zaun vor der Kirche. Alle Zettel sind beschriftet. Man darf sie lesen, man muss sie lesen, sagt Gay Fish. Sie schreiben ihre Anliegen auf den Zettel und hängen ihn auf. Dafür müssen sie einen anderen Streifen abnehmen, für diese Person beten und wieder aufhängen. Es sind die großen und kleinen Sorgen, die die Menschen auf diese Weise vor Gott bringen. Ganz konkret, nimm meinem Ehemann die Schmerzen. Oder ganz allgemein, für Frieden auf der Welt. Also die ich heruntergenommen habe, da ging es vor allem um Drogen, Gebete für Drogenabhängige. Und dann Frieden, das ist die Nummer 2. Und manches bringt einen richtig aus der Fassung. Menschen, die versucht haben, Selbstmord zu begehen oder die Fälle in der Familie haben. Das sind die 3 großen Themen, die ich gesehen habe. Und da sich in Philadelphia alles um die Familie dreht in diesen Tagen, taucht dieses Thema auf ganz vielen Zetteln auf. Die Hoffnung auf ein gesundes Baby, die Bitte, dass die Kinder Karriere machen und der Wunsch, dass die Familie sich wieder versöhnt. Tammy Morbido aus West Virginia ist mit ihrer Tochter zum Weltfamilientreffen gekommen und überlegt gerade, was sie auf ihren Gebetsstreifen schreiben soll. Vielleicht das Thema Einheit. Ich weiß es nicht. Bei meinen Freunden gibt es Probleme in der Ehe, Menschen, die geschieden sind. Und dann leider auch das Drogenthema. Das reißt Familien auseinander. Am Abschlusswochenende hatten die Teilnehmer des Treffens die Gelegenheit, all das auch dem Papst mitzuteilen. Der war zum Abschluss seiner USA-Reise nach Philadelphia gekommen. Am letzten Abend trafen sich Tausende zu einer Mischung aus Show und Gottesdienst. Bei der Veranstaltung traten viele Stars auf, auch die legendäre Sängerin Aretha Franklin. Und die Menschen konfrontierten den Papst mit ihren Erfahrungen und ihren Sorgen. Like any couple though, we have some fears about getting married. Kelly Walsh will bald heiraten. Dass so viele Ehen zu Bruch gehen, macht ihr Sorgen. In Familien fliegen schon mal die Teller, sagt der Papst. Franziskus antwortet spontan, ohne Manuskript, nicht ohne sich dafür zu entschuldigen, dass er als unverheirateter Mann Eheleuten Ratschläge erteilt. Die Familie ist schön, aber es gibt auch Probleme. In manchen Familien gibt es richtige Feindschaften. Zwischen Frau und Mann, zwischen Vater und Sohn. Ich würde einen Rat geben. Beendet den Tag nicht, ohne Frieden geschlossen zu haben. Der Tag darf nicht im Krieg zu Ende gehen. No se puede terminar el día en guerra. Krieg und Frieden in Familien. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. In Philadelphia wurde nicht nur über Schwierigkeiten und Probleme gesprochen, über Streit und Scheidung. Der Papst selbst hat kräftig die Werbetrommel für dieses Lebensmodell gerührt. Die Familie, sagte er und berief sich dabei auf die Bibel, ist die schönste Sache, die Gott geschaffen hat. Doch die Fragen bleiben. Warum entscheiden sich immer weniger Menschen für die schönste Sache der Welt? Was ist, wenn aus dem Lebenstraum ein Albtraum wird? Und was sagt der Papst, was sagt die Kirche zu Menschen, die dem kirchlichen Familienideal nicht entsprechen können oder wollen? Darüber diskutieren in den kommenden Wochen mehr als 400 Bischöfe, Ordensleute und Experten bei der Bischofssynode in Rom. Die Weltkirche als harmonischer Gesangsverein. Wer diesem Ideal nachgehangen ist, muss umdenken. In der Diskussion um das katholische Familienbild sind Dissonanzen zu hören. Mal lauter, mal leiser, unterschiedliche Tempi und manchmal sogar richtig falsche Töne. Den Auftakt zu diesem durchaus hörenswerten Konzert hat der Papst gegeben. Mit seinem Vorhaben, die katholische Familienlehre in zwei aufeinanderfolgenden Synoden überarbeiten zu lassen, hat er innerhalb der katholischen Kirche einen spannenden Diskussionsprozess eingeleitet und sich selbst immer wieder in die Debatte eingemischt. Zum Beispiel mit einer Reihe von Katechesen, die er zum Thema Ehe und Familie bei den Generalaudienzen am Mittwoch hielt. È vero, d'altra parte, che ci sono casi in cui la separazione. Es gibt Fälle, in denen die Trennung unvermeidlich ist. Manchmal kann sie sogar moralisch notwendig werden. Wenn es darum geht, den schwächeren Ehepartner oder die kleinen Kinder vor schlimmeren Verletzungen zu bewahren, die von Überheblichkeit und Gewalt, von Demütigung und Ausbeutung, von Nichtachtung und Gleichgültigkeit verursacht werden. Ist das eine Richtungsvorgabe? Ein Fingerzeig? Will der Papst Katholiken die Scheidung ermöglichen, eine zweite Ehe? Nein, das natürlich nicht. Er versetzt sich in die Rolle der Kinder, die miterleben müssen, wie ihre Eltern nach einer Scheidung und einer zweiten Ehe in der Kirche auf einmal am Rand stehen. Sie leiden am meisten in diesen Situationen. Wie können wir diesen Eltern raten, alles zu tun, um die Kinder zum christlichen Leben zu erziehen und ihnen Vorbilder eines überzeugten und praktizierten Glaubens zu sein, wenn wir sie vom Leben der Gemeinde fernhalten, so als wären sie exkommuniziert? Wie soll die Kirche mit Menschen umgehen, deren Ehe gescheitert ist und die in einer neuen Beziehung ihr Glück wiedergefunden haben? Noch bevor die Synode vor einem Jahr zum ersten Mal tagte, hat Franziskus den deutschen Kardinal Walter Kasper gebeten, eine Art Gutachten zu dieser Frage zu erstellen. Kasper, 82 Jahre alt, ist der ehemalige Bischof von Rottenburg-Stuttgart und spätere Ökumeneminister des Vatikan. Auch Christen können in ihrer Ehe scheitern und leider Gottes scheitern sie sehr oft und da muss die Kirche präsent sein. So seltsam das klingt, rein formal gesehen sind Trennung und Scheidung für die katholische Kirche das geringere Problem. Erst wenn ein Mensch eine neue Beziehung beginnt, wird daraus ein kirchenrechtlicher Fall. Es entsteht eine irreguläre eheliche Situation, so hieß das bis vor kurzem noch im Kirchenrecht. Denn für die Kirche gilt das Versprechen, das sich Ehepartner einst gegeben haben, noch immer, bis dass der Tod euch scheidet. Der Tod und nicht der Scheidungsrichter. Das Eheversprechen ist nach katholischer Lehre ein Sakrament und kann nicht aufgekündigt werden. Wer das durch eine zweite eheliche Verbindung dennoch tut, ist vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen. Das ist nicht die Exkommunikation, aber de facto wird das von den Betroffenen so empfunden, als Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft. Kardinal Kasper plädiert für einen Weg der Buße und Barmherzigkeit. Es gibt ja nicht den Menschen, es gibt Menschen in sehr unterschiedlichen, schwierigen Situationen, unterschiedlichen Kulturen. Ist das Evangelium eine abstrakte Angelegenheit, die dann so einfach angewandt wird? Oder ist es eine Botschaft, wo Gott mit den Menschen im Gespräch ist und ihn in seinem Gewissen erreichen will? Das ist die Grundfrage, um die es geht. Und da gehört die ganze Frage der Barmherzigkeit hinein. Und ich würde sagen, schon in der letzten Synode hat da ein gewisser Wechsel stattgefunden zu einer Pastoral, die nicht einfach jetzt diktiert, sondern eine Pastoral, die hört. Bei der Synode im vergangenen Jahr wurde über Kaspers Vorschlag ausführlich diskutiert. Die Frage nach Scheidung und zweiter Ehe trifft einen theologischen Nerv. Muss die kirchliche Lehre auf die Menschen Rücksicht nehmen oder die Menschen auf die Lehre? Es geht um die Frage, wie können wir mit den Lebensverhältnissen von Menschen heute so umgehen, dass sie spüren, die Kirche will uns seelsorglich zur Seite stehen. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, an das Auftreten der Kirche insgesamt, an das, was Kirche insgesamt in der Gesellschaft heute sein will. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, vertritt Kaspers Weg der Barmherzigkeit. Und auch eine große Mehrheit der deutschen Bischöfe plädiert dafür, in begründeten Einzelfällen Katholiken, die in zweiter Ehe leben, wieder zu Eucharistie und Beichte zuzulassen. Ob man eine zweite sakramentale Ehe einführt, das wird nicht möglich sein. Nach allem, was wir vom katholischen Kirchenrecht und auch von der Theologie hier dazu sagen können, sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit. Aber wie gehen wir dann mit einer zweiten Verbindung um, die dann nach langen Jahren doch auch zu einem neuen Anfang geführt hat? Wie kann man das aufarbeiten und eine Perspektive ermöglichen, dass das, was Benedikt und auch Franziskus gesagt haben, dass diese Menschen ganz zur Kirche gehören, auch eben erlebbar und erfahrbar wird? Es kursiert ein zynischer Witz zum Thema. Wann darf ein Katholik zum zweiten Mal heiraten? Wenn er seine Frau umbringt. Ein Priester darf im Bußsakrament tatsächlich einen reuigen Mörder von seiner Sünde lossprechen. Der Katholik, die Katholikin, die zum zweiten Mal heiraten, dürfen nicht einmal beichten. Besonders hat mich immer wieder doch beunruhigt, dass wir das offiziell jedenfalls sagen, es gibt keine Versöhnung in der Beichte, wenn nicht eine Trennung passiert in der zweiten Ehe, die oft manchmal auch glücklicher ist als die erste Verbindung. Oktober 2014. Der Papst hat zur außerordentlichen Bischofssynode nach Rom geladen. Der erste Teil der Veranstaltung, die nun fortgesetzt wird. Der Vatikan verfügt über unzählig viele prächtige und schöne Säle. Die Synodenaula zählt nicht dazu. Ein schmuckloses Halbrund im Obergeschoss der päpstlichen Audienzhalle, fast ein Hörsaal. Vorne am Katheder sitzt das Synodenpräsidium mit dem Papst. Die Tage sind klar strukturiert. Debatte von morgens bis mittags und dann nochmal am Nachmittag bis in den frühen Abend. Jede Sitzung beginnt mit einem Gebet. Danach werden die, die in der Synode kein Amt begleiten, Journalisten zum Beispiel, herausgebeten. Die Debatte findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es gibt auch danach keine Sitzungsprotokolle. Besonders lebhaft ist die Diskussion in den Sprachgruppen, da hier miteinander in einer Sprache diskutiert werden kann, mit spontaner Rede und Gegenrede. Auch deren Ergebnisse sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Dennoch dringt immer was nach außen, sei es durch Indiskretion oder, wie im vergangenen Jahr, durch bewusste öffentliche Stellungnahmen. Manchen Synodalen gingen die Vorschläge Kaspers zu weit und daraus machten sie kein Geheimnis. Der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Es kann eigentlich nur das maßgeblich sein, was Jesus uns vorgegeben hat. Er hat ja die Ehe, hat uns deutlich gemacht, dass sie schon im Schöpferwillen begründet ist, der Ehe von Mann und Frau. Dass eine Gemeinschaft ist, in dem der eine zum anderen Partner sagt, du, nur du und du für immer. Am Ende der außerordentlichen Synode blieb dieser Satz übrig. Es wurde über die Möglichkeit nachgedacht, wieder verheiratete Geschiedene zum Sakrament der Buße und der Eucharistie zuzulassen. 104 Bischöfe sprachen sich für diese Formulierung im Schlussdokument aus, 74 dagegen. Eine Mehrheit der Synode will die Öffnung der Kirche für Geschiedene. Aber nicht die in der Synodenordnung vorgesehene Zweidrittelmehrheit. In der Deutschen Bischofskonferenz sind die Verhältnisse eindeutiger. Nur ein Drittel der deutschen Bischöfe soll gegen Kaspers Vorschlag sein. Fragt man das Kirchenvolk, und zwar weltweit, so ist nur noch eine kleine Minderheit dagegen, wieder verheiratete Geschiedene zur Eucharistie zuzulassen. Das heißt also dann, dass man nach einer gewissen Zeit doch dann also dem Willen Jesu widersprechen kann. Das ist eine Frage, die lässt sich so nicht lösen. Also ich glaube nicht, dass der Weg gangbar ist. Der Münchner Kirchenrechtsprofessor Winfried Eimanns hat unmittelbar vor dieser Synode ein Buch herausgegeben, in dem sich 11 Kardinäle mit den Themen der Tagung auseinandersetzen. Aus konservativer Perspektive. Die Bischöfe, heißt es da, sollen bei der Frage der wiederverheirateten Geschiedenen nicht nur auf ihr eigenes Mitgefühl vertrauen. Sie sollen sich nicht vom Widerstreit der Meinungen beirren oder von der säkularen Umwelt ihre Glaubenskategorien vorgeben lassen, mögen die Medien noch so drängen. Wir müssen dem Wort Gottes treu bleiben, nicht? Das ist so. Wir können nichts erfinden, nicht? Und wir können uns unsere Welt nicht einfach nach unseren Vorstellungen machen. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Matthäus 19, Vers 6. Für Eimanns und seine Mitstreiter steht in dieser Debatte das Wort Jesu gegen den Zeitgeist. Das zielt auch auf Kardinal Reinhard Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist einer der stärksten Fürsprecher für die These Kardinal Kaspers, sich bei Geschiedenen mehr von Barmherzigkeit als vom Kirchenrecht leiten zu lassen. Man kann nicht einfach den Zeitgeist und das, was die Lebenswirklichkeit der Menschen ausmacht, so in einen Topf werfen. Die Menschen haben sich verändert, die Welt hat sich verändert. Es ist nicht nur ein moralischer Zerfall, sondern die Lebensverhältnisse von Menschen sind ganz anders geworden. Und deswegen muss man das auch seelsorglich in den Blick nehmen. Das gehört zu unserer Aufgabe, dass wir mitten in dieser Weltkirche sind und nicht einfach wie ein Museum sozusagen unveränderlich immer nur wiederholen, was immer gesagt wurde, ohne zu sehen, dass die Kirche auch eine lebendige Tradition hat. Die kommenden Wochen werden spannend. Bei den Diskussionen in der Synodenaula geht es nicht nur um die Frage, wie die Kirche mit Geschiedenen umgeht. Das katholische Familienbild wird ganz generell einer Prüfung unterzogen. Was sagt die Kirche zu Beziehungen und Familien, die außerhalb der kirchlichen Norm existieren? Homosexuelle Partnerschaften zum Beispiel. Hier scheinen die Gräben unter den Bischöfen noch tiefer. Und deshalb wird das heiße Eisen Homosexualität bei der Synode nur am Rande eine Rolle spielen. Vor einem Jahr fand sich nicht einmal eine Zweidrittelmehrheit in der Synode für die Katechismusformulierung, dass man Homosexuellen mit Achtung, Mitleid und Takt begegnen will. Wenn eine Person gay ist und den Herrn Wenn jemand Gott mit gutem Willen sucht, wer bin ich darüber zu urteilen, hat Papst Franziskus einmal zum Thema gesagt und damit eine mögliche Öffnung der Kirche angedeutet. Bei seiner Reise in die USA, wo ja besonders heftig über das Thema Homo-Ehe gestritten wird, hat er deutlich gemacht, die Ehe von Mann und Frau ist das für ihn maßgebliche Familienmodell. Und er warnte vor einer ideologischen Kolonialisierung, indem man abnorme Lebensmodelle und Stile durchsetzt. Wir können ja nicht erwarten, dass in allen Teilen der Welt die Diskussion so geführt wird wie bei uns. Überlegen Sie mal, was vor 20, 30 Jahren hier bei uns noch diskutiert worden ist. Und da einfach jetzt zu meinen, man könnte diese Unterschiede einfach schnell überspringen, das geht nicht. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.